Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Freunde, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir haben heute eine Themennacht. Das Thema heißt In den Fängen einer Sekte. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die schon einmal in einer Sekte waren, sich gefühlt haben in den Fängen einer Sekte. Und ich hoffe, dass sie da rausgekommen sind. Und ihr könnt uns dann sicher auch erzählen, wie ihr da rausgekommen seid. Und ich möchte gerne mit Leuten reden, die aktuell im Moment in einer Sekte drinstecken, widerwillen und gerne raus möchten. Wenn ihr mir davon erzählen wollt, dann ruft mich an, Telefonnummer 0800 5678 111 oder faxt mir unter 0800 5678 110. Der erste Anrufer heute Nacht ist Olaf und Olaf ist 15 Jahre erst alt. Hallo. Hallo, ich bin Olaf. Hallo Olaf. Ich muss einfach anfangen zu zählen. Geh mal nicht so ganz nah ans Telefon, weil ich dich gar nicht verstehe. Also ich bin in einer Sekte, die heißt Jesusgemeinde. Wie heißt die Herz-Jesu-Gemeinde? Jesus-Gemeinde. Jesus-Gemeinde? Ja, genau. Mhm. Ja, und? Ja. Und da bin ich halt drin. Mhm. Und es ist üblich bei uns, dass wir Geschöpfe Gottes anbeten. Zum Beispiel Geschöpfe der Liebe. Geschöpfe Gottes anbieten, ja. Mhm. Ja. Und Gott ist halt so ein bisschen Nebensache bei uns. Und was mich daran stört, ist, dass es üblich ist, so Markenklamotten, das trägt man gar nicht bei uns und das wird auch nicht gern gesehen. Mhm. Und zum Beispiel lange Haare sind üblich bei uns, sollte man tragen. Olaf, du musst ein bisschen von dem Telefon weggehen. Das verzerrt so sehr, dass ich dich und wahrscheinlich viele Leute auch gar nicht richtig verstehen können. Ja. Du, ich wiederhole das nochmal. Du bist in einer Sekte, die heißt Herz-Jesu-Gemeinde oder wie? Jesus-Gemeinde, einfach nur Jesus. Einfach nur Jesu. So besser? Ja, ich hoffe. Nur einfach Jesus-Gemeinde. Mhm, genau. Ja. Und ihr betet, das haben wir auch. In Buxtehude ist das, in Buxtehude. Ja. Und ihr betet, wie war das mit den Geschöpfen Gottes oder was an? Ja, Geschöpfe Gottes. Wie? Der Liebe und der Gesundheit. Sonntags beten wir immer Geschöpfe der Gesundheit an, damit es uns der Woche über auch gut geht. Was heißt Geschöpfe der Gesundheit anbeten? Verstehe ich nicht. Also wir beten sie halt an, das ist eine Zeremonie in der Mitte. Da ist, da geht jemand rein von uns. Mhm. Und der ist dann das Symbol des Geschöpfes, dann bilden wir einen Kreis um den und dann werden die Augen geschlossen und wir denken ganz fest an ihn und denn danach wird besprochen, was in den Köpfen der Leute vorgegangen ist. Mhm. Mhm. Und das sind hauptsächlich Erwachsene, die dort sind? Ja, hauptsächlich. Ja. Also nur meine Geschwister, wir sind die einzigsten Kinder bei uns hier. Du bist dann durch deine Eltern, ihr seid durch deine Eltern reingekommen? Ja, durch meine Eltern. Mhm. Und du bist auch von, du bist da reingewachsen, seitdem du denken kannst, bist du dabei? Ja. Ja? Ja. Was gefällt dir denn in dieser Gemeinde, in dieser Gruppierung, in dieser Sekte nicht? Also, man muss ja Markenklamotten tragen, also sollte man nicht tragen, auch da wie wir müssen versprochen jetzt, sollte man nicht tragen. Ja. Und ich würde halt mal welche tragen. Ach so, das darfst du nicht. Nee. Ach, die in der Gemeinde sagen hier, so schicke Sachen von den und den Marken ist nicht. Ja, da werde ich auch. Wie musst du denn rumlaufen? Was hast du denn an? Also ich habe eine ganz normale Jeans an, so Kick, ist die? Ja. Und da ist halt keine Marke und gar nichts drauf. Gut, also du darfst solche Sachen nicht anziehen. Dann nee, machen ich nicht. Dann machen die Terror oder schimpfen. Ja. Deine Eltern schimpfen dann auch. Ja, meine Eltern schimpfen, sobald ich das anspreche, weil es ja nicht üblich ist bei uns und dann sowas soll ich ja nicht denken und sowas. Gut, nee. Das war jetzt ein Beispiel. Also die verbieten dir, die Klamotten anzuziehen, die du gerne anziehen würdest mal. Ja. Na, so kann man sagen. Ja. So, was noch? Also, ich ist üblich, dass bei uns sollte man lange Haare haben. Also das ist gerne gesehen und das sollte man auch so haben, ist üblich bei uns. Mhm. Ne? Und da soll ich halt auch lange Haare haben. Mhm. Und das gefällt mir auch nicht so. Dann ist ja in der Mode auch so kurze Haare und hochgehen und was, ich weiß nicht wie, alles mögliche und das kann ich halt alles nicht machen. Ja, also das heißt, du hast im Moment auch lange Haare. Ja. Ja, weil die das wollen. Ja, und mein Vater auch. Ich habe einen Freund, der ist Timmy und der hat auch lange Haare. Mhm. Und der hat es zwar nicht, weil er in der Sekte ist oder so, Und der hat das eigentlich nur der Freundschaft halt wegen. Gut. Jetzt haben wir zwei Beispiele. Du musst lange Haare tragen in dieser Sekte. Du darfst keine Klamotten anziehen, wie du möchtest. Noch ein Beispiel. Ja. Also, wie soll ich ein Beispiel nennen? Ja, noch ein Beispiel, klar. Mhm. Also zum Beispiel, meine Jacke, die habe ich jetzt 3 Jahre schon. Meine Jacke, die ist viel zu klein, dreckig. Okay, lass uns mal von den Klamotten weggehen. Noch ein anderes Beispiel, wo du sagst, deshalb fühle ich mich da nicht wohl. Also ich fühle mich nicht wohl, dass ich, dass mein Vater, der verbietet mir halt jegliches Umgehen mit Mädchen, verbietet er mir. Mhm. Weil das in dem Alter noch nicht üblich, so sagt er. Also, das nicht gut. Händchen halten, erste Liebe und so, erste Erfahrung sammeln. Boah, hör doch auf. Wenn das mein Vater sieht, dann weiß ich nicht. Ist gar nichts. Ja. Darfst du denn ins Kino gehen zum Beispiel? Ja, das darf ich, aber das muss ich dann halt von meinem Geld bezahlen. Mein Taschengeld ist 50 Cent im Monat. Im Monat? Ja. 50 Cent im Monat? Ja, das ist ja halt schon viel. Wurde gerade erhöht, 25 Cent mehr. Bin ich eigentlich schon ganz glücklich, oder haben da die Da kannst du ja nun gar nichts, da kannst du ja nun gar nichts mitmachen. Wieso, ist das wenig? Ja, finde ich schon. Dafür kannst du dir nicht viel kaufen. Guck dir mal die Eintrittspreise im Kino alleine an. Ja, gut, dann spare ich halt ein paar Monate, ne? Ja. Also auch keine Mädchen. Das Thema ist schon mal ganz tabu. Nee, da habe ich schon eine ganz niedliche gefunden, aber nee, wenn ich die anspreche, dann ist gleich empty. Mhm. Darfst du denn Fernsehen gucken, Radio hören? Fernsehen gucken, ja. Da hat mein Vater nichts gegen. Mhm. Und das ist auch gut, das darf ich so lange ich will. Mhm. Und da will ich auch mal so einen Sexfilm rein. Da hat mein Vater auch nichts gegen eigentlich, so meistens nicht. Was, wenn du einen Sexfilm guckst, da hat er nichts gegen? Nein, das wundert mich aber jetzt sehr. Das ja, weiß nicht, das ist halt so. Ja. Also Körperkultur, das ist gar kein Problem in der Sekte. Finde ich auch gut so. Also Körperkultur heißt was, wenn man so, dass man nackt rumläuft? Oder? Ja gut, wir laufen eigentlich alle so meistens leicht bekleidet rum, also nicht irgendwie so Schnieke mit Anzug, ja. Weil sie wissen ja, das ist halt nicht so. Das habe ich schon verstanden, aber ich gehe mal davon aus, dass ihr nicht nackt in eurer Kirche sitzt. Ach, was? Nein. Das auch nicht. So, nun bist du unzufrieden. Hast du das denn deinem Vater, deinen Eltern schon mal so gesagt, dass du eigentlich auch gerne mal andere Sachen machen würdest? Also, wenn ich das ansprechen will, habe ich einmal gemacht und nie wieder. Warum? Also, gleich im Hintern wohl. Das war vor 5 Jahren, das hat sich gleich jemand hören festgesetzt und das werde ich auch nicht wieder machen. Das heißt, er hat dich dann geschlagen, der Vater? Wie bitte? Er hat dich dann geschlagen, der Vater? Ja, auf dem Po, aber nur. Auf dem Po, na gut, aber immerhin. Mhm. Ja, das heißt, du fühlst dich da unwohl, hast aber auch wiederum das Gefühl, dass du gar nichts machen kannst und bist ganz hilflos. Habe ich das richtig so kapiert? Ja, denn halt meine Eltern kann ich nicht ansprechen und ich bin ziemlich hilflos eigentlich. Mhm. In der Hinsicht, das stimmt. Mhm. Und in dem Alter, du bist erst 15 Jahre alt, kann man natürlich auch nicht viel machen, da ist man völlig abhängig von den Eltern. Ja. Das heißt, wie denkst du, wie das so in den nächsten Jahren weitergeht, in der nächsten Zeit? Willst du dich erstmal damit abfinden und... Ja, also ich denke, ich hoffe, also das mit den Mädchen so wird ein bisschen besser, denn ich habe ja einen Bruder, ich habe 10 Geschwister, der eine davon ist schon 18, und also der hat schon eine Freundin und ich habe da auch kein Wörtchen mal in der Luft rumfliegen sehen, dass mein Vater was dagegen hat, ne? Ach doch, das also, findet er dann okay. Ja, der ist ja volljährig. Ach so, also die Grenze ist bei 18, man muss volljährig sein. Wie gesagt, ich habe 10 Geschwister, das ist schon ein bisschen viel und ich denke auch, deshalb kriege ich auch so wenig Taschengeld, ne? Und ich bin der zweite Titte und die anderen sind halt ein bisschen jünger. Nee, gar nicht wahr. Also Olaf, ich finde, du bist zwar erst 15, aber ich finde, dass man auch als 15-Jähriger durchaus sagen darf und sagen sollte, wenn einem etwas nicht gefällt. Mhm. Und ich finde auch, dass man als 15-Jähriger das Recht hat, auch mal gegen die Eltern zu sprechen. Und wenn du auch Angst davor hast und das schon mal in die Hose gegangen ist, im wahrsten Sinne des Wortes, finde ich, dass du schon so allmählich so ein bisschen, wie man so sagt, Opposition machen solltest, um deine eigenen Gefühle und vor allen Dingen deine eigenen Vorstellungen auch durchzusetzen. Ja. Das finde ich schon sehr wichtig. Ich möchte gerne, dass du noch ein paar Worte mit meiner Psychologin redest. Das heißt, du legst mal auf und wir rufen dich gleich nochmal an. Okay? Und alles Liebe, alles Gute. Wir rufen gleich nochmal an. Schau doch mal. Florian, 21 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Florian. Hallo Domian. Guten Morgen. Guten Morgen. In den Fängen einer Sekte heißt unser Thema. Ja, meine Sache ist dazu, dass ich klarstellen wollte, dass ich nicht in der Sekte bin. Mhm. Und das auch mal so nach draußen weitergeben wollte, dass also das ist, was ich mache, keine Sekte ist. Ah, da sind wir alle beruhigt, dass du nicht in der Sekte bist. Was machst du denn? Ich bin Rollenspieler. Rollenspieler? Ja. Was ist ein Rollenspieler? Erklär's uns, die wir da nicht so sehr viel Ahnung von haben. Nein, also ein Rollenspiel ist, dass man einen fiktiven Charakter in einer realen Welt, die fiktiv verändert ist, spielt. Mhm. Das Ganze muss man sich so vorstellen, es gibt zwei Arten von, einmal das Pen-and-Paper-Spiel, also das Tischspiel, das Live-Rollenspiel. Mhm. Das Tischspiel funktioniert so, man sitzt also mit ein paar Leuten am Tisch und einer ist der Erzähler, er gibt ein Abenteuer vor, eine Aufgabe. Mhm. Man versucht halt mit seinem Charakter diese Aufgabe zu lösen durch Erzählen. Ah, ja. Und dann gibt es noch das Live-Rollenspiel. Mhm. Das heißt also, das muss man sich wie ein Spontantheater vorstellen. Mhm. Und man spielt halt so die Sachen aus. Mhm. Ja. Und ich bin halt ein Live-Rollenspieler. Mhm. Und wenn wir uns dann halt treffen, um zu spielen. Ja. Ja. Wir spielen das Spiel Vampire. Ja. Also es geht um ist jetzt ein bisschen sehr speziell, Florian. Ich glaube, das passt gar nicht so richtig in unser Thema rein. Ich gehe wirklich davon aus, ich habe keine Ahnung von diesen Rollenspielen, aber ich käme auch niemals auf den Gedanken, zu sagen, das ist eine Sekte, das sind Leute, die haben halt ihren Nein, das kommt jetzt, weil dieses Spiel, dabei. Was wir spielen, heißt Vampire. Ja. Und man zieht sich ziemlich düster an, so die meisten von uns. Ja. Ja. Und wenn wir uns dann halt schon mal treffen, dann kommt es schon mal vor, dass wirklich Leute zu uns sagen, ihr seid irgendwelche. Na gut, aber ihr wisst ja selbst, dass ihr nicht in einer Sekte seid. Und das ist ja das Wichtigste, das Beruhigendste. Ja. Also es ist ein Rollenspiel, eine völlig harmlose Sache und hat mit Sekten und all den ernsten Dingen, die dahinter stecken, überhaupt gar nichts zu tun. Ja, wir werden halt oft so betitelt. Ja, gut. Da haben wir es jetzt klargestellt, dass ihr Rollenspieler, auch wenn der finster manchmal aussieht bei eurem Rollenspiel, dass ihr eben keine Sekte seid. Okay? Ja. Alles klar. Okay. Tschüss. Tschüss. Das Thema heißt heute Nacht in den Fängen einer Sekte. Und ich möchte gerne mit euch reden, die ihr in einer Sekte schon mal wart, die ihr aus einer Sekte herausgekommen seid, wie auch immer, oder vielleicht auch mit Leuten, die zurzeit in einer Sekte stecken, feststecken und da raus wollen und nicht wissen, wie sie da rauskommen sollen. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Sandra ist meine nächste Anruferin und Sandra ist 27 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Sandra. Ja, also ich bin jetzt persönlich auch nicht in der Sekte, aber meine Mutter war sehr lange in einer Sekte. Ja. Also es ist immer so, also ich bin aufgewachsen auch mit Yoga und positivem Denken und und das fand ich eigentlich auch immer so ganz gut. Ich habe immer die schönen Stücke rausgesucht. Was war denn das für eine Sekte, in der deine Mutter war? Ja, die ist dann da quasi halt reingekommen. Das haben wir am Anfang gar nicht bemerkt, mein Vater und ich. Und das ist halt eine Sekte, auch amerikanischen Ursprungs, die halt so einen quasi Oberguru haben. Mhm. Wie fast alle Sekten? Von... wie heißt sie denn? Sag doch mal den Namen. Sitz aus Amerika. Wie heißt sie denn? Sag doch mal den Namen. Ich möchte nicht sagen, weil meine Mutter ist halt vor einem Jahr ausgetreten und... Ist es eine große Sekte? Ja, also es ist halt... Sie haben halt auch... einmal im Jahr immer einen Kongress gehabt in irgendwelchen Städten, Toronto oder Athen. Ja. Und, wie alt war denn deine Mutter, als sie da eingetreten ist? Ja, also wie gesagt, das ist halt immer so, also sie kommt halt, hat immer sehr viel mit positivem Denken gemacht und dann haben wir halt war sie sowieso immer unterwegs auf Seminaren und Schulungen und irgendwann hat sich das aber verändert. Da war ich so ungefähr 17 und da ist sie dann... wie alt war sie da? Oh Gott, jetzt müsste ich 10 Jahre zurückrechnen. Ja, so ungefähr. Ne? Dann ist sie so ungefähr 40 gewesen. 40 gewesen, ja. Und so, nun hatte sie diese Berührung mit dieser Sekte. Ist irgendwie in Kontakt gekommen mit den entsprechenden Personen. Wie hat sie sich denn dann für euch verändert, die ihr sie gut kennt? Ja, am Anfang habe ich das nicht so gemerkt. Und dann aber ist es bei alltäglichen Dingen rausgekommen, dass sie halt... Ja, eigentlich sehr respektvoll immer miteinander umgegangen und das, was ich auch sehr an meiner Familie schätze, war halt Toleranz. Und das war gar nicht mehr gegeben. Also sobald ich irgendetwas gesagt habe, was meine Meinung war, kamen halt so Phrasen oder wurde das halt einfach runtergespielt. Mhm. Und es gab halt nur noch mehr eine Wahrheit, wenn man das so will. Wie sah denn diese eine Wahrheit aus? Es war immer unterschiedlich. Auf jeden Fall hatte sie immer recht. Na gut, aber jede Sekte hat ja nur ihre Lehre. Ne? Meistens eine ganz klare Ideologie. Kannst du das vielleicht mal relativ einfach erklären, wie diese Ideologie dieser Sekte war, in der deine Mutter gefangen war? Du sagst, es gab einen Guru. Ja, es gibt halt, ja, aber was, das ist halt das alles erst später rausgekommen. Also nee, gut, ich frage dich ja jetzt auch. Ich frage dich jetzt im Nachhinein, wenn man das so zusammenfassen sollte. Ein Guru, was wollte der? Es gibt halt gute Menschen und diese guten Menschen sind halt für diesen Gott geschaffen und sind erleuchtet. Und es ist jetzt nicht eine begrenzte Anzahl von Menschen, wie auch bei vielen anderen Sekten, aber es ist halt schon, dass du halt dich einer Macht unterwerfen musst, damit du quasi erleuchtet wirst. Und dass es gibt diese Leute, die das halt spüren, also die halt... Gut, das jetzt so, ist relativ allgemein. Das kann man so auf ganz viele Gruppierungen vielleicht beziehen. Fangen wir mal anders. Ich verstehe schon, dass das wahrscheinlich auch schwierig ist. Was war das Schlimmste für dich in dieser Zeit, während deine Mutter dabei war? Das Schlimmste ist eigentlich erst später gekommen. Also ich meine, ich habe zwar gemerkt, sie war einfach nicht da. Das war nicht mehr meine Mutter. Also sie war da, aber eigentlich war sie nicht. Sie war da, aber sie war eigentlich nicht da. Ja, also ich habe auch immer gesagt, ich habe viel mit der Sekteninfo gesprochen. Mhm. Hat sie denn versucht, dich da auch mit reinzuziehen? Ja, aber das hat nicht funktioniert. Also ich habe da immer, das war immer schon so, ich konnte immer die schönen Sachen, die ich gedacht habe oder die sie immer gemacht hat, die konnte ich mir mal nehmen. Und wenn ich das nicht nehmen wollte, dann war es auch in Ordnung. Wie hat sie denn versucht, dich zu ködern? Ich bin mal mitgekommen. Sie hat mich mal mitgenommen in so einem Gottesdienst. Was lief denn da ab? Das ist doch interessant, erzähl mal. Ja, es sehen erwachsene Menschen mit Kutten vor einem Altar und beten einen Gott an. Und das war, ja, jetzt ist eigentlich vielleicht das Schlimmste, weil meine Mutter hat Kindergottesdienste organisiert. Und als ich das gehört habe, das war eigentlich so das Schlimmste. Und das habe ich auch sehr übel genommen. Und ab da ist es dann... Also was hast du denn da erlebt? Da stehen also Menschen mit Kutten vor einem Altar und beten einen Gott an. Wer und wie immer dieser Gott auch aussehen mag. Das ist jetzt, er hat sich nicht großartig von einem anderen Gottesdienst unterschieden. Es gab halt eine ganz normale Hierarchie. Und einer war halt der Obermensch oder... Aber es hat dich irgendwas da abgestoßen, dass du gesagt hast, nee, das ist nicht mein Ding. Was hat dich abgestoßen? Ja, ich meine, ich habe meine Mutter immer mit irgendeinem oder mit Gott geteilt. Und das war wahrscheinlich das Wunderbare an diesem Tag, dass ich eigentlich was anderes vorhatte und ich musste jetzt mitgehen. Ja, das war nicht meine Frage. Meine Frage war, ich muss ja irgendetwas abgestoßen haben. Ab, wenn erwachsene Menschen in der Kutte oder wenn man sich halt diesem Gott einfach unterwirft, ohne nachzufragen. Also es war halt einfach, ich mache mal einen Versuch. Kannst du denn sagen, was dir an diesem Gott, den deine Mutter so lange angebetet hat, was dir an dem nicht gefallen hat? Ja, ich bin mit verschiedenen Göttern groß geworden und der war halt einfach der sie total irre gemacht, also was heißt irre gemacht hat, der sie halt einfach total entfremdet hat, wo du keinen Bezug mehr zu ihr gefunden hast, wo du in den simpelsten Fragen einfach nicht mehr sie gehört hast, sondern diesen Menschen, der ihr halt, das war halt immer am Wochenende sind halt die Gottesdienste gewesen, also Workshops und du hast den Eindruck gehabt, dass sie ganz fremdbestimmt war. Am Wochenende war sie weg und dann konnte ich halt, mein Vater und ich, könnten sie halt die Woche lang quasi irgendwie versuchen, also wieder wachzurütteln und das hat aber niemals funktioniert. Ich wiederhole nochmal meinen Satz. Du hast also den Eindruck gehabt, dass sie völlig fremdbestimmt war. Ja. Ja. Jetzt ist die Mutter wieder raus aus dieser Gruppierung. Ja. Wie kam das, dass sie da rauskam? Aus eigener Initiative heraus oder habt ihr Druck gemacht? Wir haben 2 Jahre quasi verdeckt Druck gemacht. Also mein Vater hat halt immer wieder gesagt, das geht nicht, du kannst nicht immer weg sein. Und ich war immer dazwischen. Also ich habe halt diesen Part übernommen, dass sie sich immer noch jemandem mitteilt. Also dass sie immer noch den Kontakt hält und nicht zumacht. Und wir durften, oder ich durfte nicht. Hat sie sich dann von euch überzeugen lassen? Im Endeffekt hat sie das überzeugt, also das hat auch die Sekteninfo gesagt, oder die Dame von der Sekteninfo, dass sie, weil sie jetzt schon so lange drin ist, diese Struktur, die innerliche kaputte Struktur erkannt hat. Und wir haben einfach nur quasi sie jetzt so lange mitgetragen, bis sie das entdeckt hat. Sie musste auch immer mehr arbeiten, weil sie nicht die Beiträge zahlen konnte. Und mein Vater den Geldhahn natürlich absolut zugedreht hat. Hat man sie denn gehen lassen oder gab es auch Druck aus der Sekte, was man ja auch immer wieder hört? Es gab Druck. Also was heißt, es gibt aber jetzt nicht so diesen offenen Druck, sondern es gab halt einfach nur Telefonate und das ist halt das Schlimme, was halt im Nachhinein passiert ist, wir waren natürlich die absoluten, man hat nicht gegen sie Druck gemacht, sondern hat halt nur gesagt, ich war die Ausgeburt. Aber quasi des Teufels und... Ja. Aber es ist jetzt alles gut gelaufen. Und wie lange ist deine Mutter jetzt raus? Ein Jahr. Ein Jahr. Und insgesamt, wie viele Jahre war sie dabei? Also bei dieser, sage ich mal, 10. 10 Jahre. 10 Jahre habt ihr das mitgemacht? Ja, das ist aber auch so, dass also da du, ja, bei uns war immer diese Toleranz so groß. Mhm. Und natürlich verdrängst du auch mit Sicherheit super viel. Mhm. Und ich meine, ja, du kannst, ich habe immer nur gespürt, naja, ich habe sie lieb und sie hat mich auch lieb. Und aber es ist ja gut, dass ihr so lange dann letztendlich zu ihr gehalten habt und ihr sie nicht habt fallen lassen. Ja, aber man musste schon, mein Vater hat das Ultimatum gestellt, also Sekte oder ich, und ich musste halt sagen, ja komm, überleg doch. Und also, habe immer nur nie negativ über diese Sekte reden dürfen, obwohl ich halt am liebsten da hingegangen wäre und alles halt kaputtgeschlagen hätte. Aber es ist gut gegangen. Ja, es ist gut gegangen. Und da wollte ich nur sagen, dass Sekten, also wenn jemand so Probleme hat oder so, es gibt wunderbare Menschen bei der Sekteninfo, die einen auch persönlich aufbauen. Und diese Telefonnummern haben wir natürlich hier auch vorrätig. Ja, also, aber danke für deinen Anruf und ich freue mich, dass es bei euch jetzt so gut geendet hat. Tschüss. Tschüss, Sandra. Jetzt habe ich den Frank hier. Frank ist 29 Jahre alt. Guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen, Domian. In den Fängen einer Sekte. Ja, ganz genau. Heißt das Thema. Warst du, bist du? Ich war, also so bis zu meinem 14., ich muss vielleicht auch lügen, 15. Lebensjahr, war ich bei den Zeugen Jehovas. Mhm. Familiär bedingt. Familiär bedingt, ja. Genau, oder eigentlich reingeboren. Ne? Also von Kind an hatte ich eigentlich nie ein Weihnachtsfest mitgemacht. Mhm. Also, weil die Zeugen Jehovas keinen Weihnachten feiern. Ja, ganz genau. Ja. Tja, und so habe ich auch die von Haus zu Haus Predigten früher gemacht, Samstagmorgen. Jetzt muss ich gleich mal fragen, wenn du sagst, bis in meinem 15. Lebensjahr war ich bei den Zeugen Jehovas. Zeugen Jehovas ist ja nun auch ein ziemlicher Hardcore-Verein. Und du bist da reingeboren, die Eltern waren eben auch Zeugen. Wie schafft man das dann mit 15 da wieder rauszukommen? Ich denke mal, das war eigentlich mein ganzes soziales Umfeld. Denke ich mal, dieser Druck, den du gerade als Kind von außen hast. Mhm. Es fing eigentlich schon an in der Grundschule, ist da eigentlich normal. Du bringst Bonbons mit, das Geburtstag, ne, und du nicht. Und du bist so als Kind gleich mal schnell in irgendeine Ecke gestellt. Mhm. Du wirst ein bisschen ausgeschlossen. Mhm. Und ich denke mal, das staut sich dann irgendwann. Mhm. Wir haben ja gerade von dem Olaf, der in einer Gruppierung war, die ich noch nicht kannte, aber vielleicht so ein bisschen ähnlich ist wie die Zeugen Jehovas. Der erste Anrufer war das gehört. Nee, ich habe erst später zugeschaltet. Der hat so einige Sachen erzählt, dass er keine Markenklamotten tragen darf. Das durftest du mit Sicherheit auch nicht, ne? Doch. Doch? Ja, schon. Also wenn, bestimmt nicht aus dem Grund, weil Jehovas Zeugen das vorschreiben, sondern vielleicht, weil wir nicht ganz so reich waren. Okay, aber dann erzähl du doch mal so ein paar Beispiele, was für dich das Ganze sehr bedrückend gemacht hat. Abgesehen davon, dass die anderen Kinder anders drauf waren als du. Ich glaube, das war aber wirklich so der Hauptgrund. Ne? Sag mal vielleicht noch so ein paar Beispiele, woran du das dann sehr gemerkt hast. Hier stimmt irgendwas nicht. Ich lebe in einer ganz anderen Welt als meine Kumpels. Ja, beispielsweise Weihnachten. Mhm. Weihnachten, es gibt einfach keine Geschenke. Mhm. Mhm. Oder ich stehe morgens als Elfjähriger vor der Tür und sage, schönen guten Morgen, ich möchte mal gern mit Ihnen über die Bibel sprechen. Wie, du stehst als Elfjähriger? Du bist dann irgendwo hingegangen und wolltest mit Leuten über die Bibel reden, oder was? Ja, ganz genau. Du kennst das nicht, also hat bei dir noch keiner geklingelt. Doch, aber noch kein Elfjähriger. Ich wusste nicht, dass die Kinder auch rausschicken. Ja, ganz genau. Ah ja, genau. Die Kinder auch. Ah, ja. Weil irgendwo in der Bibel steht, nimmt eure Kinder mit. Mhm. Bist du denn auch geschlagen worden? Nein. Nein. Also wenn nicht aus diesen Gründen oder den Zwang. Also es war irgendwie anderer Zwang oder so, guckt ihr mal auf Weil die Zeugen Jehovas natürlich da auch grünes Licht geben, ne? Die schlagen ihre Kinder. Nein. Doch. Absolut. Ich habe also, mir für diese Sendung ein Büchlein der Zeugen Jehovas mitgebracht, wo all diese Dinge drinstehen, wie man das mal auch die Kinder züchtigen soll, weil das so Gottes Wille ist. Ja. Übrigens aber auch die Frauen, wenn die Frauen nicht parieren. Die Frauen werden geschlagen? Ja? Nein, also ich finde auch ich kann mich auch noch an vieles erinnern. Mhm. Und ich habe auch nun viele Leute von denen kennengelernt. Mhm. Also es wird auch, glaube ich, auch durch die Medien zum Teil etwas fest darauf gedrückt. Ich denke mal, es ist eine Weltanschauung. Frank, ich will, also am besten ist ja immer gleich das Originalwort zu zitieren. Und ich habe hier ein Buch von den Zeugen Jehovas. Das wäre interessant. Und ich will mal was vorlesen zum Thema, ich habe mir so Jesuszeichen reingelegt, zum Thema Frauen. Da steht zum Thema Frauen, respektiere deinen Ehemann. Die Frau sollte tiefen Respekt vor ihrem Mann haben, erklärt die Bibel. Weil dieser Rat oft nicht beachtet wird, sind einige Ehemänner mit ihren Frauen unzufrieden. Ah. Eine Frau zeigt ihren Respekt dadurch, dass sie die Entscheidungen ihres Mannes unterstützt und dass sie ganz herzlich mit ihm zusammenarbeitet, um die Ziele, die sie sich als Familie gesteckt haben, zu erreichen. Dann zum Thema Züchtigung der Kinder. Da steht als Überschrift hier in diesem Büchlein der Zeugen Jehovas, die nötige Zucht erteilen. Unser himmlischer Vater gibt Eltern ein gutes Beispiel, indem er sein Volk in Zucht nimmt, das heißt, es durch Zurechtweisung belehrt. Wenn Eltern ihre Kinder in Zucht nehmen, auch wenn das körperliche Züchtigung oder den Entzug von Vorrechten einschließen mag, ist das ein Beweis dafür, dass sie ihre Kinder lieben. Das heißt im Klartext, haut den Kindern einen auf die Nase, das ist ein Beweis, dass ich euch lieb habe. Na gut, diese Verse, ich kann mich auch nicht... Und so weiter. Erinnern. Na, es sind ja hanebüchene Sachen. Ich will ja gar nicht jetzt auf die Thema, aufs Thema Sexualität kommen. Dann wird einem ja übel. Ja, ganz genau. Was kritisierst du hauptsächlich an den Zeugen Jehovas? Hauptsächlich, also gerade, dass Kinder dazu gezwungen sind. Guck mal, wie wir ein 5-Jähriger oder 10-Jähriger dann entscheiden, Mensch, ist das für mich die richtige Weltanschauung oder ist das nicht? Mhm. Ne, wenn jemand freiwillig dazu stößt, ne, wenn er selbst denkt dann, und Mensch, das ist es ja. Mhm. Ich kann ja nun nicht sagen, dass die nun wirklich ein radikales Volk waren, ne? Jehovas Zeugen, gar nicht. So, aber jetzt noch mal die Frage. 15 Jahre, da ist man jugendlich, da ist man gerade den Kindesschuhen entwachsen. Wie schafft man es denn dann, gegen die Eltern aufzubegehren und zu sagen, nee, ich will nicht mehr? Naja, ich hab's zwar noch ein bisschen leichter, ich hab noch einen älteren Bruder. Ach so, der hatte das vorgemacht. Ja. Wir haben ja selbstverständlich noch zusammen gewohnt und wenn du zu zweit bist, ne, meine Eltern sind auch zu zweit, dann hast du es auf jeden Fall leichter. Mhm. Das heißt, der Bruder hat dir geholfen. Gab es hier starken Druck dann von Seiten der Eltern, dass die euch oder dich zumindest doch dabei behalten wollten? Ja, selbstverständlich. Ja. Ne? Gerade, also bis ich meine Ausbildung begonnen habe, war ich natürlich auch sehr finanziell von ihnen abhängig. Mhm. Aber das zog dann irgendwann mal nicht mehr, weil irgendwann ist meiner Mutter dann mal rausgerutscht. Auch in dem Streit, ich weiß jetzt nicht genau, ob es nun darum ging, da ich mich geweigert habe, mit zur Versammlung zu kommen, heißt ja auch mal Versammlung, bei den Jehovaszeugen. Wenn du eine schöne Wohnung findest, dann bezahlen wir die. Mhm. Und just in dem Moment, mein Bruder war schon lange ausgezogen, meinte er, Mensch, ich wohne in der WG, da ist mein Zimmer frei. Mhm. Ja, das hat doch nur 250 Mark gekostet, ja, und dann meinte ich, ich hab was. Ah. Und der mich ausgezogen, da war ich aber allerdings 19 schon. Ja, aber das war dann natürlich die Grundsatzbefreiung, ne? Ganz genau. Leben deine Eltern noch? Ja. Ja. Sind die immer noch bei den Zeugen Jehovas? Ja. Ja. Und wie ist jetzt dein oder euer Kontakt zu den Eltern? Naja, also oft halte ich denen das auch nochmal vor und ich muss eigentlich feststellen, die sind nicht mehr ganz so verbohrt wie früher. Haben da vielleicht auch ein bisschen weltoffener. Ich weiß nicht, was die für ein Herz. Ich habe meinen Eltern früher nie eine Freundin vorgestellt, weil das war ja auch ein Skandal in der Sex vor der Ehe, um Gottes Willen. Auch in der Hinsicht sind sie, glaube ich, etwas freizügiger gemacht und wir geben auch, glaube ich, so den ein oder anderen Fehler zu. Mhm. In manchen Entscheidungen hätten sie vielleicht nicht ganz so radikal reagieren sollen. Ja, das heißt also, ihr habt weiterhin einen guten Kontakt und verkehrt miteinander. Ja, das schon. Also, aber irgendwie bleibt ja wahrscheinlich schon so ein Nachgeschmack übrig, ne? Ja, ganz genau. Ganz ja. Genau. Du würdest deine Kinder niemals in irgendeine Gruppierung mit hineinnehmen, sondern du würdest immer sagen, das sollen die selbst entscheiden, wenn die älter sind. Ja, ganz genau, ganz genau. Also ich bin so auch konfessionslos geboren. Mhm. Also gar nicht, ich bin ja getauft. Du bist getauft? Ich bin ja getauft, meine Eltern sind dann irgendwann 2 Jahre später dazu bekehrt worden. Auch irgendwie durch eine entfernte Verwandte in Hamburg, wenn ich das glaube ich noch so richtig... Das ist ja interessant. Hast du mit deinen Eltern mal darüber gesprochen, welche Argumente sie dazu veranlasst haben, dann von der evangelischen Kirche überzuwechseln zu den Zeugen Jehovas? Ja, aber da die richtige Antwort habe ich eigentlich da nie bekommen. Mhm. Es war so, wir haben das geprüft und das ist die Wahrheit. Mhm. Guck dir das doch einfach mal an. Die sagen, das Hauptargument der Jehovas Zeugen ist eigentlich immer Wahrheit. Mhm. Das einzige Buch, was ich übrigens mal sehr interessant fand, oh Gott, ich will ja keine Werbung jetzt für irgendwelche Bücher machen. Nein, sag, das ist egal. Das Buch hieß... das Leben, wie ist es entstanden, durch Evolution oder durch Schöpfung? Mhm, ne? Und eigentlich ist es ja ein recht interessantes, beschriebenes Buch. Mhm. Bloß die Schöpfungsgeschichte ist die einzige Wahrheit. Wenn Gegenargumente kommen, dann wusste auch keiner Bescheid. Es wurden immer nur die negativen Seiten. Ja, das ist eben ja auch ein Kriterium für eine Sekte, dass sie diesen Absolutheitsanspruch hat, ne? Und dass sie nichts anderes gelten lässt. Und dass sie eben auch eine ganz absurde Endzeit- oder Heilsvorstellung hatte. Und das haben die Zeugen Jehovas ja auch. Da sollte ja auch schon ein paar Mal die Welt untergegangen sein. Ja, ja, ich weiß. Hat, ja, haben wir Geron-Standschrift ein paar Mal. Hat nicht geklappt. Was ich meine, da kann man so ein bisschen drüber lachen. Was ich dann überhaupt nicht mehr zum Lachen finde, sind solche Geschichten wie Stichwort Bluttransfusion. Ja, richtig. Ja, dass die sich also dagegen wehren, dass sie das nicht mit sich machen lassen. Oder auch das darf bei ihren Kindern auch nicht gemacht werden. Aber ich finde es immerhin schon gut. Es gibt diese, das haben fast alle Jehovas Zeugen, da kennst du auch fast immer einen dran. Das ist so ein kleiner roter Aufkleber im Auto hinten in der Windschutzscheibe, da steht Münchener Redbox-Box dran. Mhm. Das sind so Blutersatzstoffe. Mhm. Ja, die gibt es ja immerhin. Mhm. Ja, das stelle ich sicher. Dieses Thema Bluttransfusion finde ich allerdings auch ein Skandal. Sehr schlimm, ja, sehr schlimm. Ne, vor allen Dingen, dass dir dann wirklich von der Gesellschaft vorgeschrieben wird, ne, das Blut ist vor Gott heilig. Mhm. Ja, und, ich habe noch eine Frage an dich. Du weiß ich auch, dass die Zeugen Jehovas ein noch eher distanziertes Verhältnis zu unserem Staat haben. Wie bist du da oder wie seid ihr da erzogen worden? Was unseren Staat, also unsere Demokratie, was das Grundgesetz anbelangt? Ja, also das schon. Also die Obrigkeit des Staates oder so achten die auch. Ne? Ich denke mal schon, aber nicht, was irgendwie den Gesetzen der Bibel widerspricht. Mhm. Also zum Beispiel wählen gehen, ne? Partei ergreifen. Mhm. Also die Zeugen wählen auch nicht. Nee. Mhm. Richtig. Mhm. Oder was ja schon sehr schlimm eigentlich auch ist. Ne? Ja, finde ich auch. Ja. Ne? Was Schlimmste, was du machen kannst, ist nicht wählen gehen. Ja. Also mit 15 Jahren, also nochmal finde ich schon eine respektable Leistung, sich da dann doch aufzubegehren und das dann auch zu schaffen. Na, die Lorbeeren solltest du vielleicht meinem Bruder geben. Ja, gut, egal. Ihr beide habt's geschafft. Danke für deinen Anruf, Frank. Jo. Alles Gute, auf Wiederhören. Ich wünsche dir was. Tschüss. 1.32 Uhr, nee, genau auf die Sekunde 1.33 Uhr und jetzt machen wir eine kleine Pause. Nur 33 und 33 Sekunden, hier ist Radio 1 Live, das WDR-Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Wir haben eine feste Themennacht heute, ein festes Thema und das heißt in den Fängen einer Sekte. Wenn ihr in den Fängen einer Sekte einmal wart in eurem Leben und mir davon erzählen wollt, dann ruft an. Telefonnummer 0800 5678 111 oder Faxnummer 0800 5678 110 oder vielleicht seid ihr aktuell in einer Sekte und wollt mir darüber erzählen. Ruft an. Telefonnummer 0800 5678 111. Jetzt ist Dieter am Telefon. Dieter ist 44 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo, Domian. Hallo, Dieter. Bist du in einer Sekte im Moment? Nee, im Moment nicht mehr, aber ich war 20 Jahre in einer Sekte. 20 Jahre? 20 Jahre, ziemlich lange Zeit, ja. Von welchem Lebensjahr an? 20 bis 40. 20 bis 40. Hm. Was war das für eine Sekte? Transzendentale Meditation. Transzendentale Meditation. Ja. Ja. Erzähl mal, was diese Sekte ausmacht. Was ist das für eine Sekte? Also was mich vor 20 Jahren da reingebracht hat, waren so die Ansprüche, wenn man Stress und Verspannung hat, dass man kein glückliches Leben führen kann. Hat sich ja logisch angehört. Und mit der transzendentalen Meditation kann man halt Stress, Verspannung auflösen und man kann ein glückliches Leben führen. Hört sich gut an erstmal, ne? Ja, wunderbar. Das war auch der Grund, warum ich angefangen habe. Und ja, da habe ich auch so gemerkt, so nach ein, zwei Jahren, hat sich eigentlich nicht viel bei mir getan, obwohl unheimlich viel mit wissenschaftlichen Untersuchungen da debattiert wurde. Wie bist du denn auf diese Leute gekommen? Wo hast du die kennengelernt? Ach, die habe ich durch so Freunde, die haben mich da angesprochen, haben gesagt, probier das doch mal, das ist eine gute Sache. Und dann bist du irgendwann mal mit in so eine Versammlung, in so einen Vortrag gegangen. Ja. Und das fing ganz harmlos an. Relativ hart. Also wirklich auf so körperliche Dinge abgestimmt, dass die gesagt haben, Verspannung, Stress und das ja, richtig, ja. Harmonie von Körper und Seele und sowas. Ja, genau. Ja. Wann hast du denn gemerkt, an welchem Punkt hast du gemerkt, es geht auch noch um viel andere Sachen. Es geht nicht nur um, dass ich mich entspanne. Ja, weil es fängt an, man merkt, nach einer gewissen Zeit, für mich zumindest, hat sich nicht viel getan. Mhm. Dann fängt man an, die Sache zu hinterfragen. Mhm. Und da fängt es dann an zu sagen, na gut, das liegt daran, man ist ja immer noch verspannt und verstresst und man müsste ja noch ein bisschen mehr tun. Mhm. Man müsste Fortbildungskurse besuchen oder am besten für den Maharishi Mahesh Yogi arbeiten, dass man für diese ganze Sache tätig ist. Mhm. Und dadurch würde die Evolution in Richtung besseres Leben schneller vorangehen. So, nun ist es immer sehr schwierig bei den Sekten, das haben wir gerade auch schon gemerkt. Gerade bei so speziellen Sekten, die nicht so ganz bekannt sind, die zu erklären. Versuch es mal, du warst 20 Jahre dabei. Versuch uns mal, die wir da nicht sehr bewandert sind, zu sagen, transzendentale Meditation, das ist eine Sekte. Was sind die Kernaussagen dieser Sekte? Was wollen die? Die hauptsächliche Sache, die man heutzutage oft so im Fernsehen auch manchmal sieht, ist, dass sie den Weltfrieden produzieren wollen. Mhm. Und den Weltfrieden eben anhand, dass so viele Leute wie möglich transzendentale Meditation ausüben. Mhm. Das ist letzten Endes so der ganze Kern. So, die innere Struktur, ist die sehr autoritär und hierarchisch geordnet? Total, ist eben der Maharishi Mahesh Yogi als Guru. Das ist, der Oberboss? Und der hat also... Lebt er noch? Der lebt noch. Der lebt noch. Mhm. Ja. Und was der sagt, ist praktisch Gesetz. Also du würdest sagen, das ist wirklich wie in einer Diktatur. Absolut, eine Ideologie, ja. Eine Diktatur. Ja. Ja. Wie halten Sie die, da kannst du dann auch viel erzählen, wenn du 20 Jahre dabei warst, wie halten Sie die Leute bei der Stange? Wie beherrschen Sie die Leute? Ja, das ist, ich würde sagen, so eine psychologische Sache. Das hatte ich vorher einem von deinen Kollegen schon erklärt. Es geht darum, wenn man zum Beispiel weiß, wie man Friede produzieren kann und das nicht tut, dann ist man praktisch dran schuld, dass die Welt immer noch so läuft wie bisher. Welche Strafmaßnahmen gibt es denn? Es gibt eigentlich gar keine Strafmaßnahmen. Man kann theoretisch auch jederzeit aufhören, wie bei mir. Ich habe dann auch irgendwann gesagt, so jetzt reicht's mir einfach. Mhm. Und man kriegt auch nicht irgendwie dann Strafen oder irgend sowas. Mhm. Nur man hat so eine Übergangsphase, wo man eben ein schlechtes Gewissen hat, wo man sagt, ja, wenn ich das nicht mache, dann bin ich dran schuld, dass die Welt so weiterläuft. So, das ist also so eine Gehirnwäsche, dass das über das schlechte Gewissen dann läuft. Aber total. Mhm. Ne? Ja. Also bei mir war es insoweit, dass ich also wirklich unter Depression litt und dann eine Therapie gemacht habe. Würdest du sagen, dass das eine vollkommene Abhängigkeit deiner Psyche bestand gegenüber dieser Sekte und der Sektenführer? Ja, total. Also, wie war das? Musstest du auch alles Geld dorthin bezahlen? Nee, Geld also hat eigentlich wenig Rolle gespielt in dem Sinne. Aber wenn man so Fortbildungskurse gemacht hat, die man ja praktisch machen musste, damit man auf nächste höhere Bewusstseinsstufen kommt oder mehr Glück erfahren sollte, musste man diese Kurse besuchen und die sind also doch schon sehr teuer. Mhm. Wie oft in der Woche oder am Tag warst du mit dieser Sekte beschäftigt? Normalerweise, bei mir war es sogar noch so, ich bin nach ein paar Jahren direkt in den engeren Kreis von dem Maharishi Mahesh Yogi gekommen. Mhm. Wo lebt denn dieser Typ eigentlich? Im Augenblick liegt er in Holland. In Holland. Mhm. Und dann, aber wo ich hingekommen bin, hat er in der Schweiz gelebt. Achso, da war das quasi dein Hauptberuf auch, dich damit zu beschäftigen. Das war dann mein Hauptberuf, weil ich war Koch und habe dann dort als Koch gearbeitet. Verstehe. Für Leute, die da um mich herum gearbeitet haben, für die habe ich gekocht. Ne? Was hätten die denn gemacht, wenn du zum Beispiel oppositionelle Sachen gesagt hättest, wenn du Kritik geübt hättest? Ja, dann ging es jetzt so mehr nicht so, dass es jetzt körperliche Strafen waren oder irgendwelche drakonischen Sachen, sondern es ging immer auf diese psychologischen Schiene. Mhm. Ja, du bist so verstresst und du musst sehen, dass du denn stresslos wirst und so. Diese Art und Weise immer mit schlechten Gewissen gearbeitet. Mhm. Das Ziel, wie würdest du das Ziel dieser Sekte für den Einzelnen beschreiben? Was sagen Sie, was der Einzelne erreichen soll? Der Einzelne sollte für sich perfektes Glück erreichen. Klingt ja erstmal gut, ne? Ja, klar, reizvoll. Mhm, ne? Mhm. Aber ich muss sagen, nach 20 Jahren ist mir klar geworden, ich habe in der Zeit auch sehr viele Leute gesehen, die angefangen haben, wieder aufgehört haben und die auch immer noch dabei sind. Was war für dich denn ein Ausschlaggebend, dass du gesagt hast, ich gehe, es reicht? Bei mir war es so, ich habe ja in dem ganzen Club da gearbeitet und ich habe gesehen, dass auch zwischenmenschlich eigentlich eine ziemliche Kälte war. Mhm. Wenn es zum Beispiel jemand mal schlecht ging, dann hieß es immer, ja, das ist sein Problem, Karma, den Begriff kennst du, ne? Mhm. Das ist sein Karma, damit haben wir nichts zu tun, ist sein Problem. Mhm. Und da wurde man relativ schnell links liegen gelassen. Mhm. Ne? Und diese zwischenmenschliche Beziehung, die war sehr hart, sehr kalt, und das hat mich letzten Endes davon weggebracht. Du hast gerade gesagt, das war eigentlich wie eine Diktatur, diese Ideologie, die die haben. Aber du sagst auf der anderen Seite dann auch wieder, die haben keinen direkten Druck oder Zwang ausgeübt. Wie kann ich das verstehen? Da gibt es von oben Anweisungen, ne, was man täglich zu machen hat. Mhm. Ne? Und das wird so in ein eingeschlossen, dass man, wenn man es mal nicht macht, ist sofort das schlechte Gewissen da. Oh, ich habe es heute nicht gemacht. Das ist also und wenn dann irgendwo was passiert, oh, dann bin ich ja irgendwie dran schuld. Und das wird auch ganz klar gesagt. Wenn ihr nicht regelmäßig meditiert und da sind Kriege oder irgendwelche terroristischen Anschläge, dann ist es eure Schuld. Ne? Ja. Wenn man das oft genug hört, dann glaubt man die Sache. Also eine ganz perfide Art, jemanden vollkommen zu verunsichern und sich eben auch in eine Abhängigkeit zu bringen, eben zu diesen Leuten. Ja, würde ich sagen, ja. Als du dann rausgehen wolltest oder rausgegangen bist, wie schwer oder wie leicht ist es dir gefallen? Also ich würde sagen, relativ schwer, weil dieses schlechte Gewissen, was man im Hinterköpfchen immer wieder hat, hängt einem ja doch dran, wobei ich noch nicht mal sage, dass die Technik selbst ist eine relativ okay Entspannungstechnik. Also, wenn man sie wirklich nur für sich alleine zu Hause üben würde. Also ich merke schon, dass das ist sehr schwer zu fassen und dadurch ist es eben auch, wirkt es auch so gut. Ja, ne? Ja. Weil es wirklich sehr, sehr diffus ist letztendlich, denn die Macht, die sie ausüben. Richtig, ne? Du bist jetzt 4 Jahre davon weg. Ja. Würdest du sagen, du hast wirklich Abstand oder gibt es auch immer wieder innerlich immer Rückfälle? Die Rückfälle sind immer noch da. Ne? Wenn man mal irgendwo einen Zeitungsartikel liest oder so, ne, dann hat man die Gefühl, oh, habe ich jetzt auch wirklich das Richtige gemacht? Ne? Und wenn ich nicht meine Lebenspartnerin hätte, meine neue, weil meine Ex-Frau, die hängt da immer noch drin. Ne? Und die neue Freundin hat dir geholfen, da rauszukommen? Die hat mir dann geholfen, gesagt, denk doch mal drüber nach, hinterfrag doch die Sache mal. Die hast du schon kennengelernt, als du noch dabei warst? Ich habe mich kennengelernt, als dabei war. Ah ja, das ist natürlich oft eine Sache, dass man dann von außen so eine Hilfestellung bekommt. Richtig, ist glaube ich für viele notwendig. Würde ich gerne noch fragen, bei dieser Sekte, ich sage nochmal den Namen, es ist ja ein bisschen schwieriger, aber auch transzendentale Meditation. Ja? Wie denken die über Andersdenkende? Unter dem Motto, also was ich zu der Zeit immer gehört habe, also die Leute, die meditieren und auch diese Fortbildungsprogramme alle mitmachen, das sind so die Creme de la Creme. Also sie selbst. Ja, das sind die, die die Welt verändern. So, und die anderen, die Christen, die Buddhisten, die Moslems, wie denken die über diese Leute? Unter dem Motto, das sind Leute, die ignorant sind. Also man, es ist ja elitär. Besser, wir müssen diese Leute aufklären. Ja, also man hat auch quasi die Weisheit mit Löffeln gefressen und sagt, nur wir haben den absoluten Durchblick, wie man richtig lebt und wie man das Glück auf der Welt verbreitet. Ja. Gratulation, dass du raus bist. 20 Jahre ist ja eine lange Zeit, ne, die solchen Leuten geopfert hat. Man hat öfter mal so den Impuls gehabt, also jetzt reicht. Aber wie gesagt, das schlechte Gewissen und keine Hilfestellung, ne, von draußen, weil meine Frau hat sie gemacht, meine Tochter, die ich sogar noch selbst mit drin gezogen habe, die hat sie gemacht. Und ist die auch immer noch dabei, die Tochter? Die Tochter und die Frau sind immer noch dabei. Hast du denn jetzt, ich greife das Wort nochmal auf, ein schlechtes Gewissen, dass du deine Tochter da reingezogen hast? Na, jetzt schon. Früher fand ich es ganz toll. Also das schlechte Gewissen ist geblieben. Und vielleicht zu Recht auch. Ne? Nicht vielleicht, sondern zu Recht auch. Weil ich sehe jetzt, die ist jetzt 27 und die hat selbst noch, weil ich habe sehr früh eine Tochter bekommen, und die hat selbst jetzt Probleme. Und ich habe auch gesagt, wann immer sie Hilfe braucht, also jederzeit bei mir ist kein Problem. Ne? Ja. Sie muss sich da irgendwie nie irgendwie Gedanken machen. Ne? Ich danke für deinen Anruf. Danke für die Schilderung und wünsche alles Gute. Ja, danke schön. Auf Wiederhören. Tschüss, Dieter. Beate, 32 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo, Beate. Ja, hallo. Hallo. So schnell ging das jetzt. Das geht ganz schnell, ja. Du hörst mich gut, hoffe ich. Ja. Ja. Du machst bitte den Fernseher ganz leise oder das Radio, damit wir nicht so einen Hall im Hintergrund haben. Mhm. So besser? Ja. Gut. In den Fängen einer Sekte. Richtig. Also ich bin auch hineingeboren sozusagen in so eine Sekte. Sie selber hat sich nicht als Sekte bezeichnet. Diese Bewegung nennt sich Norweger Bewegung. Und ich habe das mal, weil ich das als Kind also nie genau wusste, was das ist. Ich Norweger-Bewegung, das habe ich auch nie gehört. Ja, also das ist von einem Norweger gegründet worden, um 1900. Ja. Und in Mitteleuropa oder in den mitteleuropäischen Ländern gibt es um die 20.000 Anhänger. Da steht hier drinnen noch, das Zentrum in Deutschland befindet sich in der Nähe von Ulm. Ist das eine christliche Sekte? Nee, die schreiben hier in dem Buch, die Gläubigen versuchen ein heiligungsmäßiges Leben zu führen. Ein heiligungsmäßiges? Ja. Was immer das heißen mag, ne? Heiligungsmäßiges Leben. Also ganz streng nach der Bibel, nach dem Ersten und Zweiten Testament. Ja. Also wie zum Beispiel, wer die Hand gegen seine Eltern erhebt, da wird gesteinigt. Ich meine, das wurde nicht in dieser Gemeinschaft gemacht, aber es war sehr viel mit Strenge. Alles Weltliche war verhasst. Es gab kein Fernsehen, es gab die Frauen durften nur lange Kleider anziehen, mussten sich total verhüllen. Wie total verhüllen? Auch im Gesicht? Nein, im Gesicht nicht, aber halt sich so keusch anziehen. So, du bist da reingewachsen, reingeboren. Genau. Wie lange hast du so gelebt? Also mit 15 ungefähr habe ich dann doch, ja, 15 war ich da, habe ich dann doch ziemlich Druck ausgeübt auf meine Mutter, dass wir da... Ist ja interessant, jetzt haben wir schon zum dritten Mal die Zahl 15 gehört. Ja. Vorhin der Olaf, also das war so um die, ja, in der Pubertätzeit, wo man natürlich auch, wo ich ja auch gerne mit Freunden was unternehmen wollte und ich durfte nicht mit auf Klassenfahrt, denn im Sexualkundeunterricht musste ich dann den Klassenraum verlassen, weil das war dann von dieser Christengemeinde aus oder von dieser Gemeinde aus verboten. Ja. Also, durftest natürlich auch keinen Freund haben? Nichts, gar nichts. Das war, wie war das bei euch? Durftest du Radio hören? Nein. Fernsehen gucken? Nein. Gar nichts. Wahrscheinlich auch nur ganz schlicht. Das ist so Heuchelei und dann muss man sich mal vorstellen, also es war alles sehr streng, die Frauen mussten halt, ja, also sie hießen ja Brüder und Schwestern waren das und wenn Versammlungen waren, dann war alles so getrennt, also auf der einen Seite saßen die Brüder, auf der anderen Seite die Schwestern, also es war schon ziemlich... Wie groß war eure oder ist eure Familie? Also ich bin Einzelkind. Ach, Einzelkind. Ja. Ging es denn zu Hause dann auch sehr streng zu? Also deine Eltern dir gegenüber, der Vater zu der Mutter? Also mein Vater war ja, wie gesagt, meine Eltern haben sich ja scheiden lassen, als ich ein Jahr alt war. Ach so, nee, das habe ich jetzt gerade nicht so... Genau. Ja. Und meine Mutter ist dann halt nach der Scheidung halt, hat sie auch versucht, irgendwie Halt zu bekommen, war wahrscheinlich psychisch ziemlich labil. Und ist in diese Kreise halt reingeraten. Ach so, die ist erst nach der Scheidung von deinem Vater, genau, ist sie zu dieser Sekte beigetreten. Richtig. Und war dann alleinerziehende Mutter. Ja. Quasi. Ja. Und dann war es, hieß es auch von dieser Gemeinschaft, sie darf nicht mehr wieder neu heiraten, auch kein Bruder in der Gemeinde, weil solange sie verheiratet ist oder solange ihr Mann lebt oder Ex-Mann lebt, darf sie nicht wieder neu heiraten. Das ist ja unglaublich, ne? Ja. Norweger-Bewegung. Also jetzt lass mich doch mal fragen, nochmal bezogen auf deine Kindheit, wenn du kein Fernsehen gucken durftest, kein Radio hören durftest, wahrscheinlich auch kein Thomann mit Kassetten oder irgend sowas, gar nichts. Richtig, ja. Dann lebt man doch eine ganz völlig isolierte Kindheit. Ja. Ne? Genau. Alle anderen Kinder, ich habe in zwei Welten gelebt. Auf der einen Seite musste ich ja normal in die Schule gehen. Und warst mit den normalen Leuten zusammen? Richtig, genau. Und dann, wenn man dann aus der Schule kam, oder auch wenn Ferien waren, dann ist man ja zu diesen Konferenzversammlungen, hieß das dann. Es war eine riesengroße Halle. Also ich weiß nicht, 5.000 oder 10.000 Menschen gingen in so eine Halle rein. Und dann waren ganz hinten Übersetzerkabinen. Da saßen dann also Leute, die dann also gedolmetscht haben, weil auf jedem Platz war dann ein Kopfhörer und vorne stand der Prediger und hat dann halt zu den, ja. Ja, gepredigt und gesprochen und, genau. Und da waren die Kinder dann auch dabei. Hattest du denn aus den Kreisen dieser Sekte Freunde oder warst du da auch eigentlich immer alleine? Ja gut, man hat halt schon, weil es hieß ja, man darf nur mit denen Kontakt haben, weil man darf keinen Kontakt pflegen, weil das sind alles Sünder und man musste sich halt mehr oder weniger dann halt da Freunde suchen, nur das war halt sehr schwer. Und das war auch nicht so das Gelbe vom Ei dann. Weil wenn man irgendwie was Negatives gesagt hat, dann wurde man gleich angeschwärzt und dann musste man... Also ich stelle mir deine Kindheit sehr, sehr trostlos vor. Also es war ziemlich heftig. Warst du nicht auch dann ein Außenseiter in der Schule? Weil die haben doch gewittert, dass mit dir irgendwas nicht stimmt. Ja, richtig, klar. Ich meine, ich habe natürlich schon versucht zu erklären, warum das so ist, dass es halt von meiner Mutter ausgeht, dass ich da wenig Einfluss drauf habe. Nur als junger Mensch hat man, heute könnte man das erwachsenen Menschen gut vermitteln, was da abgegangen ist. Hat deine Mutter dich dann auch immer mit zu diesen, dann zu Sonntags oder wann immer die sich trafen, zu diesen Versammlungen genommen? Auch als Kind? Ja, immer. Ja. Ich musste also immer mit. Und dann saßt du da zwischen den Erwachsenen und hast dir das alles angehört? Ja, und das war also, ich fand das immer ganz scheußlich. Ich kann mich noch an eine Situation erinnern, da sind wir in Holland gewesen, auch auf so einer Konferenz. Und dann mussten die Kinder, mussten dann zu so einem Prediger hingehen. Mhm. Also jedes Kind hat einen Prediger dann zu sich bekommen. Mhm. Und dann sollte man seine Sünden beichten. Mhm. Und da war ich halt, also ich weiß nicht, war ich da vielleicht 7 oder 8 Jahre alt. Und ich wollte es gar nicht, ja. Mhm. Ich wurde aber regelrecht dazu genötigt, sage ich mal. Und was hast du da gesagt? Weißt du das noch? Ja, er hat mich dann gefragt, was ich dann, ob ich aufsässig wäre daheim, ob ich ob ich meinen Eltern gehorchen würde und so weiter. Und ich habe dann halt auch ziemlich Angst gehabt, weil das war ja eine wildfremde Person für mich. Mhm. Und habe dann halt gesagt, ja. Und dann mussten wir jetzt auch noch nach vorne treten. Mhm. Da war dann also ein Mikrofon aufgebaut und mussten vor diesen zigtausenden von Menschen mussten wir ein Zeugnis ablegen. Mhm. Da wurden wir nicht gefragt, ob wir das wollen, sondern... Also Zeugnis ablegen heißt das ja, was heißt das genau? Dass man sich zu Gott bekennt, dass man der sündlichen Welt entsagt. Und dass man sich vorstellt. Und dass man seinen Eltern treu, also gehorchen tut. Mhm. Und das hieß auch das Motto, wer seine Kinder liebt, der schlägt sie. Und das war ganz extrem. Mhm. Also die Kinder wurden dort grün und blau geschlagen. Ne? Bist du von deiner Mutter auch geschlagen worden? Ja, meine Mutter hat das, was die ältesten Brüder gesagt haben, da hat sie dann dem gefolgt. So, ziemlich hart. Und ziemlich hart und grausam. Jetzt sag mir, wie du das dann geschafft hast. Die Frage habe ich ja gerade an den Frank auch schon gestellt. Mit im Alter von zarten 15 Jahren als Mädel aufzubegehren. Wie hast du das geschafft? Woher kam der Mut? Und was ist geschehen? Also ich denke mal, ich habe gespürt, dann wo ich älter wurde, dass meine Mutter halt auch nicht mehr so standfest war. Ach so. Also ich habe dann schon gemerkt, sie war ja selber auch noch jung und hat gemerkt, ja, eigentlich verplemper ich hier mein Leben. Ich darf keine neue Beziehung eingehen. Die hier in der Glaubensgemeinschaft, die haben ja dann jedes Jahr ein Kind gekriegt und das waren ja teilweise Familien mit 16, 20 Kindern. Wahnsinn. Heißt das denn, dass deine Mutter dann auch von denen auf Distanz gegangen ist zu denen? Ja, also dann irgendwann ist sie dann, hat sie gemerkt, das hat alles keinen Wert, das ist doch nicht das, was sie sich vorstellt. Sie hat halt... Ist ausgetreten? Wie bitte? Ist ausgetreten? Sie ist dann ausgetreten. Ah, wie alt warst du da, als sie ausgetreten ist? Also das war dann so, also sie war ganz draußen dann so mit 17, als ich 17 dann also, war. Also kann man sagen, dass deine Mutter dir schon quasi doch ein bisschen geholfen hat dadurch, weil sie selbst auch schon in Zweifel geraten war. Ja, also ich habe mich gewehrt und habe gesagt, ich werde keinen Bruder aus dieser Gemeinschaft heiraten und ich werde keine 20 Kinder kriegen. Ach, das war alles schon so geplant. Du solltest irgendwann so einen Bruder heiraten? Ja, und es ist ja auch so, dass die dann untereinander besprechen, welcher Bruder mit welcher Schwester kann. Ach so, oder hättest du gar keinen Einfluss gehabt, das wäre irgendwann so von denen so gehandelt worden und dann wärst du gekommen. Und das war für mich, ich habe das schnell durchschaut, das Spiel. So, und du, du bist heute 32 Jahre alt, du bist bis zu deinem 15. Lebensjahr in dieser Norweger-Bewegung, so heißt es, gewesen. Wenn du heute an die denkst, was ist dein allererstes Gefühl, dein Hauptgefühl? Mein Hauptgefühl ist, also ich denke heute so, ich würde gern, weiß nicht, am liebsten das so niederschreiben alles und würde das auch wirklich ja öffentlich machen. Und ich würde generell, was solche, gerade diese, also ich meine Zeugen Jehovas kennt man ja oder Scientology oder so, aber gerade solche, die so im Hintergrund, hier steht ja auch, die sind fundamentalistisch-christliche Gemeinschaft und die mit der Kirche nichts am Hut haben. Nun bist du jetzt an die Öffentlichkeit getreten und hast, glaube ich, eine ganze Menge dazu beigetragen, uns allen mal zu erzählen, überhaupt, dass es diese Gruppierung gibt. Die meisten werden sie wissen, ich wusste es auch nicht. Mhm. Und du hast uns erzählt, wie es dazu geht. Das ist schon ein Stückchen Öffentlichkeitsarbeit und auch ein Stückchen Warnung für vielleicht so Leute, die also in wirklich aufpassen. Ich meine, die Kinder, die dort reinwachsen, die haben echt ein verdammt hartes Schicksal, weil solange sie nicht volljährig sind, müssen sie da voll mitmachen und werden dazu gezwungen, mit Gewalt gezwungen, sage ich mal. So, Beate, jetzt mache ich mal Schluss, weil ich noch jemanden hier habe. Genau. Ich danke dir sehr herzlich für deinen Anruf und wünsche dir alles Liebe und alles Gute. Ja, auf Wiedersehen. Tschüss. Jetzt kommt die Susanne, 42 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo Susanne. Hallo. Und zwar möchte ich mich eigentlich so meinen Vorgängern anschließen, vor allen Dingen auch gerade meiner Vorgängerin. Das erinnert mich gerade alles sehr auch an die Zeugen Jehovas. Ich habe mich witzigerweise auch mit dem 15. Lebensjahr innerlich von den Zeugen Jehovas getrennt. Das ist ja verrückt. Dieses 15. Lebensjahr muss ja irgendwie was Besonderes sein, dass das die Leute alle da anfangen zu denken. Und, ja, ich denke mir, das hat wirklich also mit emotionalen und rationalen Denkprozessen zu tun. Mhm. Einfach auch mit deinem Erwachsenwerden. Mhm. Ich war damals, wenn man ganz kurz nachrechnet, die Kenner werden es wissen, 1975 war letztmalig Armageddon angesagt, diesmal... Also Armageddon heißt, Weltuntergang, ne? Weltuntergang, ja. Armageddon. Mhm. Und ich saß dann eben im Silvesterwechsel 75, 76 und nichts knallte. Mhm. So, und jetzt möchte ich einfach nur allen, die jetzt vielleicht zuhören, so ein bisschen Mut machen. Es ist nicht möglich, vor dem 18. Lebensjahr dort rauszusteigen, weil man ja meistens bei den Eltern lebt. Mhm. Man kann sich ja überhaupt kein eigenes Leben aufbauen. Mhm. Ich habe innerhalb dieser 3 Jahre, in denen ich mich wirklich abgewandt habe, ich habe noch 3 Geschwister, der Jüngste ist noch dabei. Also deine Eltern waren damals 150-prozentige, kann man das so sagen? Das sind extreme Fundamentalisten, heute auch noch. Heute noch. Mhm. So, wie haben die denn, wenn ich da zwischenfragen darf, wie haben die denn auf deine Opposition, dieses 15-jährige Mädchen begehrt auf, wie haben die darauf reagiert? Ich habe mich 3 Jahre undercover verhalten, ich war da ganz tricky. Weil ich hatte von anderen Leuten immer mal so Weggänge beobachtet, die oft auch misslungen waren. Mhm. Und da ich einfach so für mich tief in meinem Herzen begriffen hatte, das ist nicht mein Glaube. Das ist ja schlau. Das heißt, du bist in eine innere Opposition gegangen, wissend, dass du erst mit 18 was erreichen kannst. Ja, richtig. Weil du unter 18 von denen völlig abhängig warst. Ja, ich war völlig abhängig und dann habe ich also ein Doppelleben gelebt. Das machen dann so die meisten, die dann raus wollen. So, und als du dann 18 warst, was ist da passiert? Mit meinem 18. Geburtstag habe ich einfach gesagt, ich komme nicht mehr mit. Ich komme nicht mehr in die Versammlungen mit. Aber das muss doch für die eine Katastrophe gewesen sein, ne? Ja, ich war eine getaufte Verkünderin, Entschuldigung, und musste ja teilnehmen. Bin ja einer Gehirnwäsche, habe ich durchgemacht, 18 Jahre, ich habe es mit der Muttermilch eingesogen. Mhm. Die Zeugen Jehovas arbeiten wie jede Sekte nur mit Angst und Hoffnung. Mhm. Wie ist denn dann die Lösung vonstatten gegangen, von deinen Eltern und aus der Gemeinde, aus der Versammlung? Ja, die Lösung, ich kann dir nur erzählen, wie es war. Ich bin also unter einen unheimlichen Psychodruck geraten. Mhm. Meine Geschwister wurden aufgefordert, mit mir nicht mehr zu sprechen, mir kein Geld mehr zu geben. Meine Eltern haben mir alles Geld entzogen. Mhm. Ich durfte nicht mehr an den gemeinsamen Mahlzeiten teilnehmen. Die Wäsche wurde mir nicht mehr gewaschen. Wie lange bist du da noch in dem Elternhaus geblieben? Das war nur noch ein Dreivierteljahr. Dann konnte ich mich selbstständig machen. Mhm. Und dann kam allerdings ein unglaublicher Druck von Seiten der Versammlung. Es gibt da ja Ältestenschaften, die von oben herab alles kontrollieren. Mhm. Der ganze Haufen ist im Grunde genommen wie die ehemalige Stasi. Mhm. Ein jeder verrät heimlich den anderen. Jetzt ist die Sendung gleich zu Ende. Ja. Noch eine Frage. Wie lange hast du gebraucht, bis die dich ganz in Ruhe gelassen haben? Im Grunde genommen lassen sie mich heute noch kommen. Heute noch nicht? Nein. Ich habe also ein ganz schwieriges Verhältnis zu meinen Eltern. Das halte ich nur aufrecht, weil ich 2 große Töchter habe, die ihre Großeltern auf natürliche Art und Weise lieben. Mhm. Die können sich nur sehen, weil ich das ganz streng verboten habe, da Kontakt aufzunehmen im Rahmen des Glaubens. Mhm. Hast du mit deinen Eltern denn mal jetzt vielleicht auch im abgeklärteren Alter mal richtig diskutiert über alles? Nein, das geht nicht, das ist nicht möglich. Ich versuche also sofort, mir immer wieder die schlechten Gewissenmechanismen anzusetzen, versuchen sofort mich zurückzuholen. Und heute gibt es immer noch Druck von dieser Mafia-Struktur auf dich, auf dein Leben? Wenn ich jemanden treffe, der mich von Säugling an kennt, also sehr, sehr vertraute Leute, die mich dann ja haben fallen lassen, weil ich wurde dann geächtet durch einen Gemeinschaftsentzug. Susanne, jetzt muss ich abbrechen. Die Sendung ist zu Ende. Ich danke für deinen Anruf. Das war noch sehr interessant. Gerne. Alles Gute. Tschüss. Ja, tschüss. In der Technik, Malte Imels. Bis morgen 1 Uhr. Mach's gut. Ciao.